Ich hatte lange schon gespart an einem Wort für sie, für sie. Ich hatte lange schon gespart an einem Wort für sie. Als ich es ihr sagen wollte, brachte ich keinen Ton heraus. Da nahm sie einen, der hat wohl gefühlt, wie wenig sie vom Reden hielt. Ich hatte lange schon gespart an einem Bett für sie, für sie. Ich hatte lange schon gespart an einem Bett für sie. Als sie schlafen gehen wollte, fand sie es darin zu hart. Da nahm sie einen, dem lief sie nach, weil er ihr ein weicheres Bett versprach. Ich hatte lange schon gespart an einem Lächeln für sie, für sie. Ich hatte lange schon gespart an einem Lächeln für sie. Als ich es ihr schenken wollte, fiel ein Zahn aus meinem Kiefer. Da nahm sie einen, der hatte im Mund das Gebiss von einem Kettenhund. Ich hatte lange schon gespart an einer Kammer für sie, für sie. Ich hatte lange schon gespart an einer Kammer für sie. Als sie darin wohnen wollte, fand sie es darin zu kalt. Da holte sie dir mit dem Pferdefuß dorthin, wo sie nie mehr frieren muss. Nie mehr frieren muss.